ihr hört. Framatz, musikalisches Fundbüro, Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Mit Rosie Flores, Dickie Betts, Pogo, Quiet Allegiance, Bobby Parker, Steve Marriott, Benny Carter, Fletcher Henderson, Jimmy Lunsford, Funboy 3 mit Bananarama, Russell Prokop, Bill Haley, Bill Black's Combo, Dave Edmonds, Smiley Lewis und Janice Martin. See somebody. Dennis Martin war wie Elvis Presley Mitte der 50er Jahre bei dem Großunternehmen RCA unter Vertrag und sollte als weiblicher Elvis in seine Fußstapfen treten. Tatsächlich traf sie Elvis Presley nur zweimal ganz kurz persönlich. Das war's. Und es klappte auch nicht, der zweite Elvis zu werden, obwohl sie von ihrer ersten Single immerhin 750.000 Exemplare verkaufen konnte. Außerdem hatte sie einen etwas eifersüchtigen Ehemann, der sie lieber als Hausfrau und Mutter sah. Das hatte zur Folge, dass die Gesangskarriere auf Eis gelegt wurde, denn sie wurde noch in den 50er Jahren eine Teenager-Mutter und das passte dann RCA gar nicht. Der Vertrag wurde 1958 gekündigt und mittlerweile geschieden, versuchte Janis Martin doch noch ihre Gesangskarriere zu retten. Das passierte auch mit ihrem neuen Ehemann nicht. Von den 60er Jahren bis weit in die 70er war die Musik dann reiner Zeitvertreib. Wir hörten Janis Martin mit It'll Be Me, das die meisten wohl von Jerry Lee Lewis kennen werden und das nur Monate vor ihrem Tod 2007 von der Sängerin, Gitarristin und Produzentin Rosie Flores aus Texas aufgenommen und produziert wurde. Danach Rosie Flores, die haben wir im Anschluss gehört mit einer Nummer vom weißen Album der Beatles, quasi eine Unplugged Version von While My Guitar Gently Weeps, das war 2012. Ich bleibe für die nächsten beiden Aufnahmen noch im Genre bzw. im artverwandten Country-Rock. Zuerst der Gitarrist Richard Dickie Betts mit Kissimmee Kid von seiner Solo-LP Highway Call. Dickie Betts hatte bei den Allman Brothers gespielt. Eine weitere Instrumentalaufnahme folgt Feuden von der bereits 1968 gegründeten Band Poco. Diese Aufnahme stammt aber von 1982 und befindet sich auf dem Cowboys and Englishmen Album. Es steht Soul-Musik auf dem Menü. Kurioser war The Southern Soul von einer Gesangsgruppe aus Detroit, also dem Norden, die immer mit den Temptations vom Motown-Label durch die Lande tourte und vom Temptations-Mitglied Dennis Edwards gemanagt wurde, unter anderem, weil dort seine Verlobte sang. Außerdem war noch eine Schwester von Martha Reeves, Louise Reeves, bei Quiet Allegiance, die von 1971 bis 1977 existierten. Wie kommt man nun von als Detroiter Gesangsgruppe zum Southern Soul? Ganz einfach, bei einer Tour, die durch Memphis führte, entdeckte sie der Produzent Willie Mitchell, der eben in Memphis High Records übernommen hatte, und nahm dann Quiet Allegiance unter Vertrag. Danach hören wir Soul vom Feinsten. Bobby Parker nahm Get Right auf den unbekannten Sabu-Label auf. Das war 1963, klingt schwer nach James Brown. Danach hören wir Bobby Parkers wohl bekanntestes oder zweitbekanntestes Stück. Steve Marriott in einer Live-Aufnahme von 1988 spielt Watch Your Step, das unter anderem als Blaupause für Stücke wie Day Tripper, I Feel Fine von den Beatles, aber auch Moby Dick von Led Zeppelin diente. Doch nun kommen erstmal Quiet Allegiance mit Mama Said aus dem Jahre 1972. No! about the good things that I've done for you. You better think about the good things. Wir begeben uns in die 30er Jahre und in die USA. Damals war noch nicht an elektrisch verstärkte Gitarren zu denken, beziehungsweise als Charlie Christian diese erstmals live spielte, war das Publikum so irritiert, dass es nicht einmal die Gitarre als solche erkannte und sich wunderte, welches Blasinstrument denn so wohl klingen könnte. Man war von der Gitarre einfach nicht diese Lautstärke und vor allem dieses Sustain, also diesen Nachklang, gewöhnt. Wir hören jetzt drei wichtige Bandlieder, afroamerikanische Bandlieder der 30er Jahre. Zuerst Benny Carter, danach Fletcher Henderson und der dritte im Bunde ist Jimmy Lunceford. Später mehr zu Interpreten und Titeln. Thank you. ain't a way I'd go for you, so. Oh, my sweet tooth says I wanna, but my wisdom tooth says no. In my heart I feel like I'm willing, I'm no eeny meeny, you know. Oh, my sweet tooth says I wanna, but my wisdom tooth says no. Oh, oh, there's really two sides to me. Oh, oh, you've only made one agree. Get together, waiting is killing. Can't you see I'm raring to go? Oh, my sweet tooth says I wanna, but my wisdom tooth says no. Kid, about half past three, my daddy said, son, come here to me. Says things may come and things may go, but this is one thing you ought to know. Take what you do, it's the way hot she do it. Take what you do, it's the way hot she do it. Take what you do, it's the way hot she do it. That's what gets me so. Mama, mama, take what you do, it's the time that she do it. Take what you do, it's the time that she do it. Take what you do, it's the time that you do it. That's what gets results. Ooh. You can try hard, don't mean a thing. Don't mean a thing. Take it easy, greasy. Then your job will swing. Oh, and take what you do, it's the place that you do it. Take what you do, it's the place that you do it. Take what you do, it's the place that you do it. That's what gets results. We'll be right back. Carter hatte ich ja schon ein paar Mal in Framats musikalisches Fundbüro gespielt. Pianist Fletcher Henderson und Bandleader und Altsaxophonist Jimmy Lunceford noch nicht. Deshalb eine etwas kürzere Angabe zum ersten Titel, Thwinging the Blues. Den hatte der Altsaxophonist und Trompeter Benny Carter in London 1936 aufgenommen. Er hatte dort, wie zum Beispiel auch Coleman Hawkins, zu dieser Zeit dort gelebt und wir hörten ihn auch an beiden Instrumenten. 1931 spielte Fletcher Henderson My Sweet Tooth Says I Wanna ein und obwohl nur 5 Jahre früher aufgenommen, wirkt das dann beinahe wie aus einer anderen Zeit. Aber in dieser Besetzung hören wir neben Coleman Hawkins am Tenorsaxophon, Rex Stewart an der Trompete, Clarence Holiday, der früh verstorbene Vater von Billie Holiday, an der Gitarre. Oder man könnte eher sagen, Vater ist nicht der richtige Ausdruck, besser wäre wohl Erzeuger. Außerdem Russell Prokop am Altsaxophon und der Klarinette, den wir etwas später dann nochmal hören werden. 1939 spielte das Jimmy Lunceford Orchester die Cy Oliver Komposition oder Co-Komposition, denn Trammy Young war der Mitkomponist. It Ain't What You Do ein. Cy Oliver hören wir als Sänger und Trompeter. Sowohl Cy Oliver wie Fletcher Henderson arbeiteten später als Arrangeure für weiße Swingbands, also im Verborgenen. Oliver für Tommy Dorsey, Fletcher Henderson für Benny Goodman. It ain't what you do, it's the time that you do it. Hörten wir zwei Titel, die durch Jazzmusik offensichtlich beeinflusst wurden, und einen echten Jazzer, der jahrelang Mitglied im Orchester von Duke Ellington war. Eine Coverversion des Jimmy Lunceford Cy Oliver Trame Young Songs It Ain't What You Do. Der Posaunist Trame Young war ja ebenfalls auf der Jimmy Lunceford Aufnahme von 1939 zu hören. Funboy 3 mit Banana Rama coverten 42 Jahre später dieses Lied nochmals. Das war nun nicht unbedingt Jazz, aber immerhin eine Jazznummer. Danach Russell Prokop als Bandleader und Altsaxophonist, schon fast ein wenig Bebop aus dem Jahre 1946, Denzel's Best. Damit ist natürlich der Drummer Denzel Best gemeint, den wir hier auch hören. Last but not least, Bill Haley und seine Comets, 13 Women, aufgenommen kurz vor oder nach Rock Around the Clock. Ich hatte High Records in Memphis in dieser Sendung bereits erwähnt. Bevor das ein reines Soul-Label wurde, war es eher ein von Rock'n'Roll und instrumentalen Nummern geprägtes Label. Der erste erfolgreiche Act war die Bill Black Combo. Das war der, also Bill Black, war der erste ursprüngliche Bassist von Elvis, als dieser mit Scotty Moore und DJ Fontana zusammenspielte. Laut Scotty Moore gab es die Idee von so einer Kombo bereits zu Elvis-Zeiten. Da wäre es dann einfach die Elvis-Begleitband mit Elvis an den Tasten gewesen, die als Opening Act für Elvis-Konzerte dessen Gigs eröffnet hätte. Damit war aber Cornel Parker, der Manager von Elvis, überhaupt nicht einverstanden. Es durfte nicht sein, dass der Hauptact auch in der Eröffnungsband spielte. Das gehörte sich nicht und der Cornel befürchtete, dadurch könnte Elvis seinen Status als Superstar verlieren. Wir hören jetzt die Bill Black Combo aus den 60er Jahren, ich glaube 1964, da nahm Bill Blacks Combo Little Queenie auf für ein Album rein allein mit Chuck Berry Nummern. Zu dieser Zeit war Bill Black allerdings schon so krank, dass er an den Sessions selbst nicht mehr teilnehmen konnte. Kurze Zeit später verstarb er an einem Gehirntumor. So, jetzt hören wir Little Queenie, Bill Black Combo 1964. Sänger und Gitarrist Dave Edmunds hatte in den 60er Jahren bei Love Sculpture gespielt und 1970-71 fing er an, seine erste Solo-LP zu spielen, die hieß Rock Pile. Von dieser LP hörten wir Hell of a Pain, aufgenommen ganz im Alleingang. Das war damals anscheinend Mode, denn zur gleichen Zeit hatte das ja Paul McCartney auch gemacht. So, jetzt zum Abschluss von Framers musikalisches Fundbüro. Zweimal Smiley Lewis und zwei Stücke, die auch Dave Edmunds gecovert hatte, aber nicht nur Dave Edmunds, auch Fats Domino hatte das gemacht zu Blue Monday. Ursprünglich war das von Dave Bartholomew, aber für Smiley Lewis geschrieben, der damit auch einen guten Erfolg hatte, konnte man natürlich nicht mit den Verkaufszahlen von Fats Domino vergleichen. I Hear You Knockin' war Dave Edmunds erster Solo-Hit. Das war Framers musikalisches Fundbüro. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Mein Name ist Frank Matthias. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Thank you.